Ich weiß, der Anfang anzufangen ist hart, denn manchmal kommt man nicht an Start, beziehungsweise einfach nicht in Fahrt. Aber wenn ich jetzt wandern, dann beweg dein Arsch. Ich weiß, der Anfang anzufangen ist hart, denn manchmal kommt man nicht an Start, beziehungsweise einfach nicht in Fahrt. Aber wenn ich jetzt wandern, dann beweg dein Arsch. Egal ob Autoschieber, Autovermieter, putzender Kita, chronischer Verlierer, Multimillionär, armer Schlucker, Radiohörer, Fernsehgucker. Jedem Menschen fällt das Anfang schwer, jeder schiebt die Scheiße vor sich her. Ich hab ein ganzes Semester zur Lernzeit, doch fühl mich erst in der letzten Woche dazu bereit. Zu viele Verwandte von mir verdienen einen Brief, aber irgendwie schaff ich das mit dem Schreiben nie. Und ich schwöre, Mann, ich habe es nicht verplant, nur der Anfang anzufangen ist so hart. Ich weiß, der Anfang anzufangen ist hart, denn manchmal kommt man nicht an Start, beziehungsweise einfach nicht in Fahrt. Aber wenn ich jetzt wandern, dann bewegt dein Arsch. Oh! Beweg deinen Arsch. Du sitzt alleine auf dem Sofa und starrst ins Leere, träumst davon, oh, wie es wohl wäre, mit ner schicken Karre vor nem dicken Haus, umschwärmt von Frauen, alle sind ein Augenschmaus. Doch da warst du auf und wieder ist alles trist. Da hörst du eine Stimme, die aus der Stille zu dir spricht. Wenn du nicht anfängst, langsam anzufangen, ohne Ängste, bang und zuzaudern, dann wirst du Tankwart mit dem Blaumann an. Und nie Blaubart, King of Frauenschwarm. Wenn du nicht anfängst, langsam anzufangen, dann wirst du handsam, ohne Kanzlerscham, verschlossen wie ein Pflanzensamen und Kopf durch die Wand wie beim Panzerfahren. Du wirst Bausparen, Bauplan im Gepäck und wirst laut sagen, dein Kahn steckt im Dreck. Also fang an und wander jetzt vom Fleck. Alter, alter Niermaß, sobald du checkst, das, was du tust, tut dir nicht lang. Also hättest du besser gestern angefangen. Du Bauer, wachst auf und fühlst dich mies, denn du ahnst, dass da noch Arbeit liegt von gestern Abend und letzter Nacht. Aber schade, du hast nichts gemacht. Ich weiß, der Anfang anzufangen ist hart, denn manchmal kommt man nicht an Start, beziehungsweise einfach nicht in Fahrt. Aber wenn ich jetzt wandern, dann bewegt dein Arsch. Oh! Bewegt deinen Arsch.